Jesu meines Todes Tod. Jesu meines Todes Tod, meines Todes Tod, meines Todes Tod, Jesu meines Todes Tod, lass ihn meinem Leben und in meiner letzten Not. Not, mir für Augen schweben, dass du mein Heilschlänglein seist. Dass du mein Heilschlänglein seist, vor das Gift der Sünde, vor das Gift der Sünde. Dass du mein Heilschlänglein seist vor das Gift der Sünde. Heile Jesu Seel und Geist. Heile Jesu Seel und Geist, dass ich Leben finde, dass ich Leben finde. Heile Jesu Seel und Geist, dass ich Leben finde.